Vor mir liegt eine noch nicht einmal vollständige Diskografie, alleine von Alben, Singles noch nicht einmal mitgerechnet, auf denen Tony Visconti als Produzent mitgewirkt hat. Das heißt, bei denen er die beteiligten Musiker dabei unterstützt hat, im Studio das Bestmögliche aus sich und ihrer Musik herauszuholen, wo er den Sound und die musikalischen Strukturen mitgeformt hat. Das geht natürlich nicht auf Befehl und Kommando. Kreative Prozesse könnten so nie entstehen. Brian Eno, selbst ja ein Großer dieser Zunft, hat über Tony Visconti mal gesagt, er verbreite im Studio immer eine sehr gute Atmosphäre. Das muss wohl so sein, denn sonst hätten nicht so viele ihn als Produzenten ihre Aufnahmen geholt. Unter anderem Iggy Pop, Radiators, Rick Wakeman, Hazel O'Connor, Straubs, Gentle Giant, die haben wir gehabt, Ralph McTell, Elaine Page, Adam Ant, die Moody Blues, The Alarm und so weiter. Auch Leerita Mizuku mal in den 80ern nach Altered Images, eben diese französische Band, das Duo. Und bis zum Schluss noch einmal neben Bowie die Gruppe, die für immer mit dem Namen Tony Visconti verbunden bleibt. Er hat aus der Hippie-Folk-Kombo den erfolgreichsten englischen Pop-Act zu Beginn der 70er Jahre gemacht, hat sie elektrisch statt akustisch spielen lassen und die typischen Streicher dazu erfunden, kann man sagen. Hier also noch einmal T-Rex mit Hot Love. Damit geht der Soundcheck dann für heute zu Ende. Ich heiße Günther Jansen, wünsche noch eine gute Nacht.